ist ein ganz besonderer Tag. Die Luft hat diesen Duft, den ich so mag. Mein Horoskop verspricht die große Chance. Die Sonne hat den ganz besonderen Glanz. Da wird bestimmt noch irgendwas passieren. Wer weiß, vielleicht werd ich mein Herz verlieren. Und jetzt seh ich in diese Augen, das ist wirklich kaum zu glauben. Eine Frau wie dich hab ich noch nie gesehen. Dein roter Mund verspricht den Himmel schon auf Erden. Deinem Lächeln, dem kann keiner widerstehen. Das mit uns beiden kann das achte Wunder werden. In deinem Arm, da hört die Welt auf sich zu drehen. Dein roter Mund verspricht den Himmel schon auf Erden. Um allein zu bleiben, bist du viel zu schön. Du und ich, das wär der Traum, alle Träume. Du und ich, wir sind dem Paradies so nah. Dein roter Mund verspricht den Himmel schon auf Erden. Deinem Lächeln, dem kann keiner widerstehen. Das mit uns beiden kann das achte Wunder werden. In deinem Arm, da hört die Welt auf sich zu drehen. Dein roter Mund verspricht den Himmel schon auf Erden. Um allein zu bleiben, bist du viel zu schön. Du und ich, das wär der Traum aller Träume. Du und ich, wir sind dem Paradies so nah.